So, ich sage guten Morgen. Wir hatten in der vergangenen Vorlesung gleich eine ganze Menge von historischen Verschiebungen, nicht nur im So-Sein des Traums sozusagen, sondern eben auch entlang jener Grenze von Traum und Wirklichkeit betrachtet, die uns ja mitlaufend eigentlich interessiert. Wie es beim Umguss der antiken Traumtheorien und Traumdeutungsverfahren in den so ganz anderen Rahmen des christlichen Mittelalters zuging, habe ich so gut wie nicht eingehend schildern können. Zwei Tendenzen lassen sich aber in aller Kürze zeigen, an der in Sachen zumindest bis zum Ende des Hochmittelalters bestimmenden, also in Sachen Traum zumindest bis zum Ende des Hochmittelalters bestimmenden Sichtweise des Kirchenvaters Augustin. Wir hatten das beim letzten Mal zumindest ein bisschen ausführlicher angesehen. Zum einen wird das Träumen, jedenfalls in den ersten mittelalterlichen Jahrhunderten, in das christliche Universum integriert. Und zwar auf der Basis der antiken Überlieferungen und auch der antiken Praktiken. Namentlich die von professionellen Traumdeutern nach tradiertem Erfahrungswissen, Stichwort Artemidor, praktizierte Traumanalyse steht aber bald unter dem Verdacht, eine aus der heidnischen Antike übernommene und eben daher ungute Tradition zu sein. Andererseits berichtet auch die Bibel ja durchaus von einer Menge an Traumerfahrungen, deren Quelle nichts anderes als göttliche Offenbarung gewesen ist. Also ist der Traum zumindest potenziell auch ein Medium Gottes und das Träumen gleich zumindest in bestimmten Fällen einer gottgegebenen Vision. Dem Traum haftet also aus der Sicht des gottesfürchtigen Christenmenschen eine gewisse Ambivalenz an. Einerseits heidnisch, andererseits durchaus Medium göttlicher Offenbarung. Und genau das zeigt sich auch bei Augustinus selbst. Zum einen führt er in seinen Texten etwa das visionäre Träumen seiner Mutter Monika, wer die Bekenntnisse kennt, in denen Augustin seine eigene Lebensgeschichte erzählt, durchaus in didaktischer Absicht, aber eben unter anderem seine Mutter da eine große Rolle spielt, die träumt, und das sind sozusagen Schlüsselsituationen, die Augustin, also Schlüsselsituationen aus christlicher Perspektive, die Augustin auch so präsentiert. Also er führt selber etwa diese Träume seiner Mutter als geradezu exemplarische Glaubensleistungen an. Seine Mutter sieht sozusagen seine Bekehrung vorweg und glaubt immer schon dran, bevor das tatsächlich passiert. Und das wäre die eine Tendenz, dass die potenzielle spirituelle Vision in der christlichen Traumtheorie immer mitgedacht wird. Und andererseits haben wir da diesen potenziellen Aberglauben und diesen sozusagen Grundverdacht einer heidnischen Angelegenheit. Augustinus oder vielleicht das Dogma generell schlägt eben aus dieser Ambivalenz ganz konkret Kapital, indem die geistliche Autorität gleichsam, so hatte ich das beim letzten Mal etwas zugespitzt dargestellt, die Traumdeutungsarbeit enteignet. Nur unter gläubiger Aufsicht und nicht etwa durch den Träumenden selbst oder seinen allein auf Traumanalyse spezialisierten Laienberater kann entschieden werden, ob hinter einem konkreten Traum nämlich tatsächlich die Hand Gottes steckt oder nicht doch ein sündiges Täuschungsmanöver des Satans. Das war ja die andere Seite gewesen. Nicht jeder Traum ist göttlicher Herkunft, sondern kann eben auch genau nicht nur die sozusagen heidnische Tradition, sondern ganz konkret die dämonische Macht des Satans verkörpern und zur Ursache haben. Vertreter der Kirche übernehmen also die Herrschaft über den Deutungsvorgang in Sachen Traum. Das Individuum trägt nicht mehr wie in der Antike die Sorge für sich selbst, sondern es wird versorgt. Ob seine durch äußere Mächte bewirkte Traumerfahrung Wohl oder Wehe bedeutet, das weiß allein die ebenfalls übermächtige Institution. Diese Verschiebung des Deutungsrahmens, dadurch, dass der Traum als von außen verursacht wahrgenommen wird, hatte ich beim letzten Mal als ganz markante Verschiebung, die mit der Christianisierung der Traumtheorie verbunden ist, herausgestellt. Ein weiteres bewirkt diese neue, diese christliche Konstellation rund um den Traum übrigens auch. Ich mache Sie darauf aufmerksam, weil eben dadurch vielleicht die zentrale Substanz der antiken Traumpraxis am wirksamsten zum Verschwinden gebracht wird, die ja auf zwei Realitäten beruhte sozusagen, der Schlafwirklichkeit einerseits, der Schlafwirklichkeit der Traumwesen und der Wachwirklichkeit unseres Tagesbewusstseins und der Tageskommunikation auf der anderen Seite. Diese beiden standen ja relativ sozusagen unproblematisch nebeneinander. Mit dem christlichen Traumverständnis ist das seiner Träume enteignete Individuum aufgerufen, eben nicht mehr in derselben Weise wie in der Antike einfach von der Tagseite her sozusagen diese ominöse Nachtseite seines Lebens gleichsam in technischer Absicht interessant zu finden, freimütig zu betrachten, sich gegebenenfalls dieser Bedeutungen, die das für das Wachleben hat, zu bemächtigen und dergleichen, sondern mit dem christlichen Traumverständnis ist das Individuum zunächst einmal gehalten, den Traum zu fürchten und in den konkreten Traumzeichen stets die potenzielle Gefahr der Überwältigung erstmal zu sehen. Statt also der Frage, was sagt mir der Traum, wie kann er mir weiterhelfen, mich dem Schicksal gegenüber stark und geschickt zu verhalten und dergleichen, lautet das Problem nun, kann ich dem Traum vertrauen? Darf ich ihn als Zeichen nehmen oder ist er mir und meinem Glauben eine Gefahr? Ob der Traum nun göttlicher oder teuflischer Herkunft ist, der Träumer wird in dieser neuen Konstellation so oder so von seinen Träumen überwältigt und steht ihnen in einer neuen, in einer existenziellen Form der Ohnmacht gegenüber. In der antiken Formation kann mich das Fremde der eigenen Traumerfahrung allenfalls verwirren. Das kommt vor, wird ja auch beschrieben und die Verlässlichkeit dieser ganzen Traumzeichen ist so eine Sache. Aus antiker Perspektive wird durchaus unterschiedlich gesehen, aber sozusagen die maximale Gefahr ist die der Verwirrung. In der mittelalterlichen Formation werde ich von einer Traumerfahrung gepackt, in der mich eine fremde Macht im Grenzfall überwältigen kann und entweder spirituell beschenken oder aber vernichten. Nennt man mit Walter Seiter den Traum der Antike das andere Wachen, sozusagen, ein zweites Wachen, dann tritt diese Möglichkeit, den Traum als eine eigene positive Form von sozusagen nächtlichem Wachen oder dergleichen in ein Verhältnis zur Wachwirklichkeit zu setzen, im Mittelalter in den Hintergrund. Und wir können eigentlich unserer eigenen Wirklichkeit, die sozusagen permanent ja auch in Gefahr ist, also der Wachwirklichkeit, die gefährdet wird durch das bedrohliche Traumgeschehen, das dämonische Traumgeschehen, können wir erst gewiss sein, wenn wir uns diese Glaubensgewissheit verschafft haben über die spirituelle Bedeutung eines Traums, also dass er wirklich göttlicher Herkunft ist. Erst dann weiß ich eigentlich auch, ob ich mich in der Wachwirklichkeit befinde. Sonst könnte ja ein solcher dämonischer Verblendungstraum diese Verblendung auch einschließen, ob ich überhaupt selber wach bin. Also ich könnte das Wachsein nur träumen. Das aber heißt, und das ist nicht trivial, in der mittelalterlichen Konstellation verliert der Schlaf seine zentrale Rolle als das Kriterium zur Definition des Unterschiedes von Traum und Nichttraum. Erst wenn ich sicher bin, dass es sozusagen, dass ich nicht in irgendeine dämonische Verstrickung hineingeraten bin, kann ich ganz sicher sein, dass ich nicht träume. Der Traum des Teufels würde ja diese ganzen Irrtümer mit umfassen. In der Antike war es sozusagen diese ganz einfache physische, sinnfällige Grenze zwischen Schlaf und Wach, die mir die Sicherheit gab, jetzt bin ich wach. Tag und Nacht unterstehen ja aus der christlichen Sicht potenziell den dunklen Mächten, für die wir nachts dann besonders anfällig sind. Und aus den Träumen des Teufels wache ich möglicherweise nie mehr auf. Deswegen, also das ist eine der verhängnisvollen neuen Drohungen auch, dieser Traum des Teufels, ist potenziell sozusagen der Wahnsinn auf Dauer. Heißt also, nicht die sinnliche Differenz zwischen Wachen und Schlafen, sondern erst die, sei es mit dem Herzen, sei es mit dem Verstand und mit dem Wort Gottes, erfasste Differenz zwischen Heilswirken Gottes einerseits und dem Spuk unguter Mächte andererseits, wird zu der eigentlich entscheidenden Trennlinie in Sachen Wirklichkeit. Die Wirklichkeit und die Wirklichkeitskriterien werden sozusagen vergeistigt, weg von der einfachen Frage gezogen, schlafe ich oder schlafe ich nicht. Und sie werden stärker mit dieser Deutungsaufgabe verknüpft, die ja unter sozusagen dann auch in angeleiteter Form vom Einzelnen geleistet werden, nur geleistet werden kann. Die Wirklichkeit wird vergeistigt und auch die Wirklichkeitskriterien sind nicht mehr einfach sozusagen die physischen, körperlichen, während die Ordnung des Traums sich potenziell auch als Verblendung über den Tag erstrecken kann. Das ist jetzt eine etwas subtile Verschiebung, die mit dieser, sag ich mal, Spiritualisierung oder Christianisierung des Traumproblems einhergeht, aber sie ist nicht trivial. Also die einfache Evidenz des Schlafs wird abgelöst durch diese Ausarbeitung sozusagen der Vertrauenswürdigkeit dessen, was ich da als Wirklichkeit wahrnehme und vom Traum unterscheiden zu können, glaube, die eine hermeneutische Aufgabe ist. Soweit nochmal zu diesem Komplex. Jetzt Sprung in die Neuzeit, in das Jahr 1641. Auch das hatten wir in der letzten Vorlesung getan, diesen Sprung. Hier bietet nun tatsächlich nicht mehr die Theologie, sondern die Philosophie ein markantes traumtheoretisches Datum. Die Meditationen des französischen Intellektuellen René Descartes verwenden den Traum gleichsam als Prüfgröße im Zuge eines Gedankenexperiments. Was auch geträumt sein könnte, kann keine sichere Quelle der Gewissheit sein. Descartes scheidet mittels dieser Überlegung jegliche Sinneswahrnehmung, weil bezweifelbar, als Fundament der Erkenntnis aus. Noch die gedachte Täuschung, denke ich, ja, weswegen der Philosoph letztlich, ich kürze jetzt die verschiedenen Schritte in den Meditationen etwas ab, weswegen der Philosoph im Ich denke, cogito, im Ich denke mich denken, cogito me cogitare, tatsächlich eine feste und unbezweifelbare Erkenntnisquelle findet. Das Denken kann von mir schlechterdings nicht abgetrennt werden. Daher kann ich denkend wissen, dass ich bin. Und zwar in der Form eines denkenden Dings, dass ich bin. Das war der erste Gedanke oder Gedankengang der Meditation. Sie erinnern sich. Auch in diesem Gedankengang, der beim Ich denke, dass mich, in dem, bei der bei dem Ich denken des Ich endet, auch bei diesem Gedankengang kann Täuschung allerdings nicht restlos ausgeschlossen werden. Sofern ja auch die klarste aller Klarheiten, also dieses Cogito, selbst ja noch eine Täuschung sein könnte, eine, in der die ganze Welt einschließlich ihrer vermeintlichen maximalen Evidenzen nur ein Trug wäre. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass auch in diesem zweiten kartesianischen Gedankenschritt, auch das wird dann nochmal in einer längeren Passage der Meditation durchgespielt, diese zweite Überlegung, dass noch das Cogito als maximale Evidenz eine Täuschung ja sein könnte. Ich habe versucht zu zeigen, dass in diesem Gedankenschritt auch nochmal ein verkapptes Traumargument steckt. Der böse Geist täuscht uns gleichsam durch einen Weltentraum oder Welttraum. Das ist die Überlegung des Descartes. Diese Großtäuschung sozusagen, die noch das Cogito mit umfasst, die müsste ja durch einen, bösen Geist gedeckt und inszeniert und geschaffen sein. Dieser Geist wäre also sozusagen der schlechthin böse Geist, eine böse Gegenfigur eine Gedankenalternative zu Gott. Descartes widerlegt nun diese Überlegung, der böse Geist könnte uns ja durch einen Welttraum täuschen, durch eine moralische Überlegung zum einen, Gott selbst ist kein Betrüger, und durch ein eher logisch angelegtes Argument, das auf die Vollkommenheit oder auf die Konsistenz zielt. Der vollkommene Gott schafft nicht eine geträumte, denn das hieße ja eine defizitäre Welt. Also eine geträumte, eine mangelbehaftete Welt ist mit dem Begriff der Vollkommenheit schlechterdings unvereinbar. Das aber ist so eine Art indirekter Gottesbeweis. Und damit auch ein Beweis, dass die Gedankenfigur des bösen Geistes als Weltschöpfer letztlich in sich eine unhaltbare Gedankenfigur ist. Am Ende der Meditationen, nachdem auch diese Beweisführung absolviert ist, bestimmt Descartes selbst schließlich noch beiläufig, das hatte ich zitiert, den Traum genau zu dieser Gedankenfigur passend, also zu diesem Gedanken, die geträumte wäre ja eine mangelhafte Welt und deswegen kann sie nicht durch die Instanz der Vollkommenheit geschaffen worden sein. Auch genau dieser Linie bestimmt Descartes am Schluss beiläufig den Traum. Er definiert ihn als Mangel an Zusammenhang, als bloße Abwesenheit von Wahrheit oder Sinn. Auf diese lediglich negative Bedeutung, die dem Traum vom Standpunkt des Cogito nur noch bleibt, war es mir sozusagen diagnostisch besonders angekommen. Hiermit wird, also durch die kartesische Perspektive, wird mit einem Schlag dem Traum ja überhaupt nur die Möglichkeit eines eigenen, eines anderen, eines der Vernunftwelt, der Wirklichkeit, der Wachwirklichkeit irgendwie genuin fremden Seins genommen. Der Traum ist nur mehr Mangel, nur mehr als Abwesenheit von Zusammenhang zum Beispiel bestimmt. Während zugleich die Wachwelt in derselben Bewegung sich gleichsam universalisiert. Sie ist die positive, die gefüllte Seite dessen, was dem Traum fehlt. Und damit erstreckt die Wachwelt sich letztlich noch bis in den Schlaf hinein. Also was im Schlaf und im Traum geschieht, ist qualitativ nichts anderes als im Wachen. Es ist lediglich das Wachen in besonders lückenhafter Form, könnte man sagen. Wir sind gleichsam, wenn wir träumen, einfach nur weniger wach, als wenn wir wahrnehmen. Und wenn wir denken, sind wir sozusagen noch wacher, als wenn wir sinnlich wahrnehmen. Sie erinnern sich, Descartes ist ja auch der Sinneswahrnehmung gegenüber, sehr hält er sich sehr reserviert. Wenn wir denken, sind wir sozusagen noch wacher und eine Vernunftwirklichkeit, die sich sozusagen im Wachen letztlich selber kennen kann, ist im Wachzustand, im Denken, letztlich im Cogito, in dieser Abschlussfigur, dann ganz bei sich selbst. Auf gewisse Weise kann man sagen, hat der Traum, jedenfalls was seine Inhalte, seine Kraft, dieses So-Sein eines anderen Wachens angeht und auch selbst seine Kraft als dämonische Macht, als potenziell diabolisch und dergleichen, verloren. Der Traum hat in der Vernunftwelt des Cogito sozusagen ausgespielt. Er bleibt eine bloße Form, und zwar eine Form von Irrtum. Wenn nicht gar die Form des Irrtums schlechthin. Das Träumen hat per se keine Relevanzen und auch nicht mehr, eben schon angedeutet, dieses Gewicht einer unterschwelligen Gefahr. Descartes hat in seinem Vernunftuniversum Gott nicht eliminiert. In dieser formalen Form bleibt er sozusagen am Schluss der Sieger, durch die Evidenz gedeckt, diese Vollkommenheitsfigur. Der böse Dämon aber erweist sich im Grunde, wenn man den gesamten Gang der Meditation betrachtet, als eine Fiktion, die sich aus der Sicht des Cogitos am Schluss selbstverständlich und vollständig auflöst. Mit dieser philosophisch aufgeklärten Sicht der Dinge verschiebt sich weniger jetzt der praktische Rahmen der Traumdeutung, wie das in diesem Verchristlichungskontext, sag ich mal, der Fall gewesen war. Vielmehr entfällt jetzt mit diesem neuzeitlichen Schritt, mit dem rationalistischen Schritt, eigentlich jede Frage des So-Seins, man könnte sagen, jede ontologische Bedeutung des Traums. Mit der kartesischen Geste beginnt die Neuzeit als eine Art Monopolismus oder Monismus oder vielleicht auch Monotheismus der einen vom Vernunftstandpunkt aus unanfechtbaren Realität. Ich habe mir jetzt hier so eine ganz behelfsmäßige kleine Grafik überlegt, oder naja, also nur um das nochmal nebeneinander zu stellen, dass wir es tatsächlich mit extrem verschiedenen Modellen zu tun haben, nicht besonders wichtig nehmen oder gar abschreiben, sondern gleich nur um das nochmal ganz kurz deutlich zu machen. Wenn man wie immer geartet, also in der Antike, verschiedene Phasen, Räume oder wie auch immer man das nennen will, von Erfahrung nebeneinander stehen haben. Unter anderem eben, als relativ relevant eben, die Tageswahrnehmung, die Wachwirklichkeit, wie wir auch sagen könnten, oder naja, mit so, und eben die nächtliche Erfahrung, die Traumerfahrung. Und dann gab es ja noch andere, Sie erinnern sich, dieser Schwebezustand vor dem Einschlafen, möglicherweise auch die Erfahrung des Krankseins, in der man auch nicht einfach wach ist und dergleichen. Aristoteles zählt da ja einiges auf. Der Wahnsinn, der Verliebtsein und dergleichen, wo man auch nicht wach vernünftig ist. Also da mögen im griechischen Universum allerlei andere Felder nebeneinander liegen. Es gibt diese Übergänge, die körperlich praktischer Natur sind. Also hier haben wir zum Beispiel Einschlafen, Aufwachen. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt diese Erfahrung, diese Praxis und dann wechselt man von dem einen Bereich in den anderen. Wenn man jetzt in aller Vorsicht diese christliche Logik auch in irgendwelche komischen Schächtelchen packen wollte und wir hätten hier diesen Bereich eines wachwirklichen Erfahrungsraumes, dann haben wir diese Problematisierung, um was für eine Art von Traumerfahrung handelt es sich eigentlich. Und man könnte es vielleicht so etwas behelfsmäßig sagen, die von Gott geschickten Träume sind natürlich nicht einfach eine profane Tageserfahrung, aber sie sind mit ihr verbunden, sie unterstützen sozusagen den christlichen Kosmos. Es gibt eine gewisse Überlappung, sagen wir mal. Es gibt ja auch dann da durchaus Traumdeutungen, also Botschaften, die hineingehen in die Wachwirklichkeit. Also da gibt es so eine Konstellation. Und der andere Traumtyp, der dämonische, ist davon abgetrennt. Wir haben da sozusagen diese diabolische Alternative, aus der heraus in gewisser Weise gar kein Weg mehr in diese Wachwirklichkeit oder in diese Welt hineinführt, die in gewisser Weise, sagen wir mal, also ist jetzt das dramatische, das augustinische Bild, die in gewisser Weise sozusagen den Kosmos des Christenmenschen ausmacht. Hier haben wir also eigentlich ein verlorenen Raum. Der späte Augustin hat das auch krass ausbuchstabiert, also die Heiden sind tatsächlich sozusagen in einer anderen Welt. Und hier gibt es jetzt, also das wäre das Entscheidende, sozusagen diesen Übergang nicht mehr. Es gibt keine normale Praktik, die da noch irgendwie hinführt. Also das ganz grob gesagt. Und wenn wir jetzt den Descartes noch irgendwie uns daneben vorstellen, würde ich vorschlagen, das etwa so zu zeichnen. Wir haben den Traum als eine relativ defizitäre, lückenhafte, zerrissene Form von Restsinnzusammenhang oder Restflachheit, der aber im Prinzip in das gesamte Wirklichkeitsfeld eigentlich aufgenommen ist. Und das ganze Feld hat vielleicht auch noch so eine Art Ladung. Wir hätten also hier die Zone der maximalen Evidenz. Und der Traum befindet sich davon relativ weit weg. Es ist zu vermuten, ich hatte das angedeutet, Descartes äußert sich ja auch zum Wahnsinn und dergleichen, also was hier hinter sozusagen noch chaotischere und noch verlorenere Sphären denkbar sind. Also sonst könnte man den Traum vielleicht auch ein bisschen ausdehnen, das wäre jetzt ist marginal, aber die Grundidee, Sie sehen das Grundproblem, es gibt sozusagen kein eigenes Sein des Traums mehr. Er ist eine bestimmte Zone, die von definitiv sinnleerer Art im Bereich eines Kontinuums von Sinn. Entsprechend ist dieser Übergang hier stufenloser, als das vorher war. Und auch die Sinneswahrnehmung und ihre ganzen Evidenzen, gut, Descartes holt das nachher alles wieder ein und gesteht der Wissenschaftler ja auch einiges an Leistungsvermögen zu, aber auch die gehört jetzt nicht hier in den Bereich dieser durch reines Denken zu erarbeitenden Evidenzlinien. Das nun mal nur um ein bisschen zu dramatisieren, ich wische das jetzt schnell wieder weg, dass wir es tatsächlich mit extrem verschiedenen Modellen zu tun haben und die auch also nur begrenzt so in eine Geschichte hineingesetzt werden können, dass sich das eine aus dem anderen entwickelt. Also es sind schon äußerst unterschiedliche Logiken, die jeweils dazugehören. Gut. Für Descartes, wir hatten das gesehen, bei Descartes bleibt auch für das Cogito, das ich denke, denkt, ein letztes Beweisproblem gegeben. Dieses Klarheits- und Kohärenzkriterium ist zwar ein Kriterium, niemals verknüpft das Gedächtnis die Träume mit allem anderen, was wir im Leben tun, bei dem jedoch, was wir im Wachen erleben, ist dies der Fall. Das war Descartes Formulierung für dieses Kohärenzkriterium, die Verknüpfung, die wir nur im Wachen vornehmen, kennzeichnet eben auch den Unterschied zwischen Wachen und Traum. Im Einzelfall hilft dieses Kohärenzkriterium nur begrenzt weiter. Das war die Sache mit der leichten Übergängigkeit zwischen Traum und Wachwirklichkeit in diesem rationalen Wirklichkeitsuniversum. Wie kann ich nämlich wissen, ob ich die Kohärenz meiner Wachwahrnehmung oder die Klarheit des Cogito nicht wiederum nur träume? Wir haben gesehen, dass bei Descartes an dieser Stelle jenes theologisch riskante Gedankenspiel einspringt, könnte die Welt von einem bösen Gott geschaffen sein. Descartes verneint das und kann so durch eine Notwendigkeit und durch ein bestimmtes Vollkommenheitsattribut Gottes die Geträumtheit der Welt insgesamt, einschließlich der Geträumtheit des Denkens, verneint. Ein Beweis im strengen Sinne und im konkreten Falle prüfbar ist das freilich nicht. Die Gewissheit, nicht zu träumen, sondern wach zu sein, beziehungsweise mit Descartes zu denken, bleibt letztlich ein Glaube. Um ein Wissen handelt es sich nicht. Das ist jetzt etwas antikathesisch gelesen. Ich hebe das nochmal hervor, denn in diese Richtung zielen Einwände, die von zeitgenössischen Denkern nicht gegen die Meditationen des Descartes, aber gegen seine Traumtheorie erhoben worden sind. Hobbes etwa fragt, Zitat, ob ein Träumender, der zweifelt, ob er träumt oder nicht, nicht träumen könnte, dass sein Traum mit den Ideen vergangener Ereignisse in einer langen Reihe zusammenhängt. Kann man nicht noch das Kohärenzkriterium auch seinerseits träumen? Dann würde es ja leerlaufen. Auch Gottfried Wilhelm Leibniz hält es 1684 für unmöglich, das Problem, ob nicht das ganze Leben und das Denken doch ein Traum sind, mit einem solchen kartesischen, absoluten Argument zu lösen. Leibniz ist gleichwohl ein gutes Beispiel dafür, dass sich in der rationalistischen Theoriebildung des 17. Jahrhunderts, was die Rolle des Traumes für das neue Wirklichkeitsverständnis angeht, letztlich die kartesische Geste doch in Varianten immer wiederholt. Auch bei Leibniz kontrolliert der Verstand das Reich der Möglichkeiten, zu denen der Traum als Fall des Fehlens von rationaler Kohärenz gehört. Leibniz denkt nun zwar die Realität nicht als eine Realität der res extensa, also der ausgedehnten Dinge dort draußen, wie das Descartes tut. Er denkt die Realität selbst, wie Descartes das Denken und den Traum, als Frage eines rationalen Zusammenhangs und spielt, das ist bekannt, das Argument, ja in seiner Philosophie durchaus mit dem Möglichkeitscharakter noch der von uns als real gedachten Welt. Also Leibniz definiert ja unsere Welt als die beste aller möglichen Welten, aber das heißt, er spielt mit der Möglichkeit anderer möglicher Welten. Aber er trennt die Realität eben auch nur von einem sozusagen gedachten anderen Weltzustand ab und gesteht damit auch kein eigenes positives So-Sein neben der Realität, die wir haben, zu. Kurz gesagt, ist auch für Leibniz der Traum allenfalls wenig real oder irreal, aber niemals gegenreal, anders real. Auch damit könnte man sagen, jetzt ganz verknappt, haben wir wieder eine Variante dieses Monismus des Realen vor uns oder dieses Monotheismus oder vielleicht auch Monologismus, denn der Traum spricht nicht mehr. Oder wenn er spricht, gibt er eben diese defizienten Vernunftauskünfte. Also er spricht dann dumm, irrtümlich oder falsch. Ja, wechseln wir jetzt die Optik. Dann können wir feststellen, dass die neuzeitliche Vernunftperspektive den Traum trotz dieser Grundstruktur, dieser rationalistischen Grundstruktur, die ich jetzt versucht habe, nochmal zu illustrieren, nicht einfach vollständig aufgibt. Die Traumerfahrung gibt zwar sozusagen als Erfahrung, als genuine Erfahrung, nichts mehr her. Der Traum spricht nicht. Er ist insofern für die Auslegung, bezogen auf Schicksal oder Zukunft, oder auch für die Frage des Seelenheils, völlig uninteressant geworden. Und so etwas wie die Oneiroi, die Traumgesichte des Artemidor, oder auch die bedeutsamen Insomnia des christlichen Mittelalters, finden in der aufgeklärten Welt des Rationalismus nicht statt. Dazugehörige Praktiken gehören ins Reich des Aberglaubens aus der Sicht der Theorie. Es war aber in dieser Zeit durchaus so, dass im Alltagsleben des 17., 18. und sogar noch des 19. Jahrhunderts sowohl volkstümlich-christliche Traumbüchlein verbreitet waren, als auch diverse andere esoterische Formen von Traumglauben und mehr oder weniger ernst gemeinter Traumauslegung. Das heißt, wir haben diese sozusagen intellektuelle, philosophische, wissenschaftsnahe Ebene der Traumtheorie, die diesen klaren rationalistischen Zug zeigt, den ich eben geschildert habe. Aber wir müssen uns immer dazu denken, es gibt diese Schicht der Alltagspraktiken, die aus der Sicht der Theoriebildung dann irgendwie als Aberglauben qualifiziert werden, durchaus weiterhin. Und es gibt auch weniger esoterisch, also nicht so auf diese halböffentliche Alltagswelt beschränkt, sondern durchaus exoterisch in zunehmendem Maße die Literatur als Ort, an dem der Traum Thema ist, behandelt wird, gezeigt wird, durchgespielt wird, ausgereizt wird. Ich komme auf dieses Thema der Literatur in der übernächsten Vorlesung vor allem noch ausführlicher zu sprechen. Ich deute das jetzt nur an. Also kein allzu schematisches Bild jetzt dieser rationalistischen Phase, für die der Name Descartes so gerne metonymisch steht, kultivieren, sondern zumindest mitdenken, dass es diese andere Schicht immer gegeben hat und dass sich gerade im Bereich der Künste das auch sozusagen dramatisch nach vorne schiebt, das Thema Träumen. Das ist also der eine Punkt, wo man sagen kann, trotz der neuzeitlichen Vernunftperspektive sind die Träume nicht einfach verschwunden. Die Literatur oder der Aberglaube sind es nicht, die ich meine, wenn ich jetzt sage, dass die neuzeitliche Vernunft sich noch auf eine andere Weise, und zwar die Vernunft, die Wissenschaft, nicht völlig vom Traum abwendet. Es bleibt da nämlich neben den nun weggefallenen Inhaltsträumen der Bereich dieser, jetzt nochmal mit Artemidor gesprochenen, Enhypnia, also der einfachen Zustandsträume. diese enthalten zwar nicht die Allegorie einer Zukunft oder eine metaphysische Botschaft, oder also sie sind sozusagen kein anderes Sein, sie sprechen nicht in dem Sinne, aber sie gelten ja als Anzeichen des Körpers und haben insofern eine medizinische Bedeutung oder Funktion. Eben dieses medizinische Wissen um den menschlichen Körper rückt nun in der Neuzeit und Aufklärung keineswegs aus dem Blick. Im Gegenteil. Und so gehört als möglicherweise medizinisch relevante Angelegenheit der Traum durchaus weiterhin in das Feld eines heilkundlichen, und das heißt dann aber eben auch zunehmend eines medizinisch-wissenschaftlichen Interesses, denn die Heilkunde verwissenschaftlicht sich in der Neuzeit. Und dieses Interesse bringt auch Traumtheorien hervor. Ganz andere Ecke jetzt also, als diejenige, die den Traum sozusagen als relevante Erfahrung, als sprechende Erfahrung oder dergleichen diskutiert hätte oder eben im Falle des Descartes einfach endgültig widerlegt. Dieses medizinisch-wissenschaftliche Interesse bleibt rein deskriptiv. Es ist auf den Traum nicht als Wissensform oder als Botschaft, sondern als Körperfunktion gerichtet. Aber es ist relevant und sehen wir es uns deswegen näher an. Schon die antiken Mediziner, Pseudo-Hippokrates und Galen, hatten den Traum unter anderem als Zeichen, Semeion, aber Zeichen von Körperzuständen angesehen, an denen man beispielsweise das Herannahen einer Krankheit ablesen konnte. Sie betrachteten freilich zugleich, das müssen wir mitdenken, ganz wie es für die antike Perspektive eben sich nun mal parallel verstehen konnte, den Traum als mögliches Vorzeichen für Zukunft. Aber es gab diese krankheitsbezogene Bedeutung. Für die Epoche der Aufklärung ist es eben nun nur dieser körperbezogene Restsinn des Traumes als eine Art Anzeichen, der bleibt. Die medizinische Erforschung des Körpers treibt daher durchaus eine gewisse Wissensbildung, namentlich in Sachen Traumentstehung, voran. Allerdings eben, wie geschildert, im Namen einer vom Traum abgelösten Vernunftwirklichkeit und damit von der Traumpraxis der Antike völlig verschieden. Der Traum ist aus dieser unter diesem medizinischen Blick sozusagen nicht ein genuin wirkliches Medium einer leiblich vermittelten Welt, welches eben neben anderem immer auch diagnostisch und ethisch-therapeutisch bedeutsam ist, sondern der Traum ist für die Wissenschaften der Aufklärung Objekt eines Studiums, das sich allein der Körpernatur widmet. Der Körpernatur eines menschlichen Organismus, den der denkende Geist gleichsam immer schon aus einer überzeitlichen Wachperspektive von außen betrachtet. Da finden wir jetzt diese kartesische Vernunft sozusagen auf der anderen Seite wieder. Das ist das Auge hinter dem medizinischen Blick, der dann den Körper und seine Träume objektivieren und von außen studieren kann. Ein weitergehender Diskurs über den Traum in diesem Sinne, der jetzt sozusagen objektiv studiert werden kann, als Teil der Körperphänomene, ein weitergehender, der über das hinausgeht, zum Beispiel, was ich für Descartes schon referiert hatte, Descartes lokalisiert das Träumen im Gehirn. Ja? Also der über diese Lokalisierungsfragen hinausgeht, ein weitergehender Diskurs entsteht allerdings etwas später, als dieser erkenntnistheoretische Cartesianismus. Er beginnt nämlich im 18. Jahrhundert, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, frühestens kann man sagen, im Zuge einer neu entstehenden, sich formierenden Disziplin namens Anthropologie. Vorher war der Traum Teil eines heilkundlichen Repertoires, wie das im Mittelalter auch schon der Fall war. Ein regelrechtes Studium, wissenschaftliches Studium von Traumfragen, beginnt mit der Anthropologie. Wie sich die Anthropologie neu formiert, als eine umfassende Wissenschaft vom Menschen, wie sie über die Medizin hinaus das Innere des Individuums und die Selbsterfahrung, also sowas sozusagen wie eine Protopsychologie, in den wissenschaftlichen Blick nimmt, und wie sie in diesem Rahmen irgendwo zwischen Medizin und Menschenkunde ihre objektiven Interessen an Schlaf und Traum neu formuliert und zu Theoriebildung bringt. Das können wir, wenn wir mehr Zeit hätten, ich nenne da jetzt nur ein paar Namen, könnten wir nachlesen bei Autoren wie etwa Johann Friedrich Blumenbach oder bekannter vielleicht Christoph Wilhelm Hufeland oder bei dem Österreicher Michael Wagner. Das sind Anthropologen, die sich ja, sozusagen im Rahmen einer allgemeineren, aber eben auch medizinisch genauen Menschenwissenschaft, sage ich mal, unter anderem mit diesen Fragen nach Traum, wie auch mit allen möglichen anderen Fragen, beschäftigt haben. Es spiegelt sich dieser Blick auf den Traum des Menschen, sozusagen, aber auch bei einem großen oder in einem großen und methodisch raffinierteren Werkzusammenhang als jetzt die Bücher dieser genannten Autoren, und da gibt es noch mehr. Es spiegelt sich nämlich bei Kant. Und auf diese sozusagen philosophische Quelle für eine Anthropologie des Traumes möchte ich heute eingehen noch. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, erscheint 1798 in erster Auflage und in zweiter Auflage 1800. Schon Kants Vorrede macht deutlich, dass er sozusagen die Anthropologie rein körperbezogenen Typs kennt, dass er aber auch, dass er mit seinem Buch den rein auf die Körpernatur beschränkten Zugriff einer bloßen Anatomie und Physiologie noch in bestimmter Weise erweitern will. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Also er fußt auf einem gewissen Diskussions- und Kenntnisstand, erweitert aber etwas das Programm. Das zitiere ich nochmal ausführlicher, weil es die Situierung der kantischen Fragestellung deutlich macht. Und das ist nachher interessant, wenn er auch auf den Traum zu sprechen kommt. Inwieweit thematisiert er den Traum im Rahmen der Anthropologie nur als Körperphänomen oder vielleicht doch auch noch sozusagen als in pragmatischer Hinsicht bedeutsam? Also, ich zitiere erstmal diese programmatische Formulierung von Kant in der Vorrede. Eine Lehre von der Kenntnis des Menschen, systematisch abgefasst, schreibt Kant, kann es entweder in physiologischer oder in pragmatischer Hinsicht sein. Die physiologische Menschenkenntnis geht auf die Erforschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht. Die pragmatische auf das, was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht oder machen kann und soll. Wer den Naturursachen nachgrübelt, worauf zum Beispiel das Erinnerungsvermögen beruhen möge, kann über die im Gehirn zurückbleibenden Spuren von Eindrücken, welche die erlittenen Empfindungen hinterlassen, hin und her nach dem Cartesius vernünfteln. Muss dabei aber gestehen, dass er in diesem Spiel seiner Vorstellung bloßer Zuschauer sei und die Natur machen lassen muss, indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht kennt, noch sich auf die Handhabung derselben zu seiner Absicht versteht. Wenn er aber die Wahrnehmungen über das, was dem Gedächtnis hinderlich oder beförderlich befunden worden, dazu benutzt, um es zu erweitern oder gewandt zu machen und hierzu die Kenntnis des Menschen braucht, so würde dies ein Teil der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht ausmachen und ist eben die, mit welcher wir uns hier beschäftigen. Also, Kant setzt hier durchaus an bei der Frage nach der Kenntnis des Menschen. Auch der Kenntnis sozusagen der natürlichen Naturseite des Menschen, aber unter dem Blickwinkel, dass diese Natur als die Natur, die wir sind, eine ist, die wir in bestimmter Weise benutzen. Das heißt, die für uns pragmatisch relevant ist. Dieser Doppelblick ist es, den Kant hier in Anschlag bringt. Er schreibt also nicht einfach nur als Mediziner. Das macht ihn philosophisch natürlich um einiges interessanter, als wenn ich jetzt diese rein ich sag mal, naiven medizinischen Traumtheorien aus der Anthropologie, die da so im Schwange war in dieser Zeit, noch so zwischendurch mit referiert wird. Man hört, Kant will eine vernunftwissenschaftliche Perspektive auf den Menschen einnehmen, aber es soll nicht einfach die einer der Naturwissenschaft sein, sondern eher diejenige einer in Ansehung der Natur dann doch auch normativen Handlungswissenschaft. Eine pragmatische Kunde vom menschlichen Belang sein. Im Rahmen der so situierten, umfangreichen Riesenbuch Anthropologie bietet Kant nun auch eine kompakte Auskunft zur Frage nach dem Schlaf und nach dem Traum. Bevor ich das referiere, ein kleiner Ausflug nochmal in andere Schriften Kants. Denn für Kant ist das Schlafen und Träumen kein wirklich neues Thema zu diesem späten Zeitpunkt. Also 1798, ganz am Ende von Kants Schaffen. Es findet sich zu Schlaf und Traum eine kurze Äußerung bereits in einer kleinen Schrift Kants von 1865. Es ist eine der sogenannten vorkritischen Schriften. Sie stammt also aus der Zeit, als der jüngere Kant sich mit allerlei naturkundlichen oder auch schon die menschliche Natur betreffenden Themen beschäftigte, aber eben noch nicht vom Standpunkt der Transzendentalphilosophie ausschrieb. Diese kleine Schrift von 1865, wie gesagt, hat den nüchternen Titel Versuch über die Krankheiten des Kopfes und beschäftigt sich eigentlich mit dem Wahn der Verrückung und der Hypochondrie. Kant erwähnt hier aber auch den Traum, und zwar um ihn von den genannten Krankheiten des Kopfes abzusetzen. Zumindest im Prinzip folge unser Geist im Traum physiologisch gesehen keinen völlig anderen Gesetzen als im Wachen, stellt er fest. Die lebhaften Chimären verdanken sich vielmehr der Abschottung der Seele durch den Schlaf. Weil wir im Schlaf keine äußeren Eindrücke mehr haben, tauchen diese Chimären auf. Ich zitiere: Es ist daher kein Wunder, dass die Träume, solange sie dauern, für wahrhafte Empfindungen wirklicher Dinge gehalten werden. Denn da sie als denn in der Seele die stärksten Vorstellungen seien, so sind sie in diesem Zustande eben das, was im Wachen die Empfindungen sind. Zitat Ende. Diese Position kennen wir. Es ist exakt die aristotelische Traumtheorie, die Kant hier aufgreift. Im Schlaf sind keine anderen Eindrücke da, also sind dann die noch übrig bleibenden die jeweils stärksten Vorstellungen, die wir dann wahrnehmen. Allerdings haben wir eine kleine Nuancenverschiebung, auf die es sich zu achten lohnt. Die vermeintlich wahrhafte Empfindung wirklicher Dinge im Traum gehört für Kant in das Reich des Irrtums. Nur solange die Träume dauern, haben sie uns im Sinne einer Wirklichkeitsanmutung in ihrer Gewalt. Das Erwachen und die Gewissheit der wirklichen Dinge sind eins, ohne dass das Traumbild aus sich heraus eine wirklichkeitsrelevante Frage oder Aussage oder Aufgabe enthalten kann. Da haben sie wieder diese neuzeitliche Wirklichkeitsgewissheit. Also sie haben die aristotelische Erklärung für den Traum, der Schlaf, die Abschottung lässt diese Bilder hervortreten. Aber dennoch werden die aus der Warte der Wirklichkeit wahrgenommen und qualifiziert aus der kantischen Perspektive. Und sie sind eben Täuschungen, ein Typ von Täuschung, schlafbedingt sozusagen. Das wiederum ist die neuzeitliche Komponente. Auch Aristoteles hatte zwar auf Traumdeutung nicht viel gegeben, aber Sie erinnern sich, Aristoteles bezweifelte nicht, dass die Träume mancherlei bedeutsame, eigenwillige, bedeutsame Elemente in sich tragen. Er bezweifelte nur, dass man aus der Komplexität der Traumgehalte einen verlässlichen und seriösen Sinn für die Wachwelt herausarbeiten kann. Schlaf und Traum bilden also für Aristoteles eine pragmatische Grenze für die Reichweite der Anwendung von Klugheitsregeln. Und beispielsweise Prognosen werden nie verlässlich sein, weil jenseits des Wachbewusstseins eine ganz eigentümlich andere Form von Bewusstsein, eine Art Traumbewusstsein, seinen ganz eigenen Regeln folgt. Und das können wir eben nur begrenzt übertragen. Kant hingegen betrachte den Traum gerade nicht so, sondern lediglich als Täuschung. Täuschung unseres einen und einzigen Wachbewusstseins. Wie bei Descartes. Irgendeine wirkliche Eigenständigkeit oder auch eine wesenhafte Zugehörigkeit zum Zustand des Schlafes, als Reich einer anderen Form von Wachsein, besitzt in dieser kleinen kantischen Charakterisierung, so aristotelisch sie klingt, besitzt das Träumen also nicht mehr. Eben deswegen gehören für Kant Träume grundsätzlich nicht irgendeiner Gegenwelt an, sondern sind jeweils irrige Formen von reduzierter oder schlafbedingter Wachwahrnehmung. Das zeigt sich auch in einem zweiten Text, einem ebenfalls sehr früh verfassten Text, eine Streitschrift, die über die Träume eines Geistersehers handelt. Es ist eine Polemik, in der der Traum eigentlich eher polemische Absicht verwendet wird. Kant verdeutlicht hier aber sozusagen diesen Wirklichkeitsbezug des Schlafs noch einmal ausdrücklich. Er setzt wieder die Träume noch ihrerseits noch einmal ab vom Irresein und auch der Schlafwandlerei. Und nun bringt er folgendes Argument. Ich lese das mal langsam, weil das dann später noch dazu kommt. In der Anthropologie finden sozusagen das letzte Stadium dieser unterschiedlichen Punkte, Überlegungen, die Kant zum Traum im Laufe seines Denkens oder seines Werks anstellt. Also Träume eines Geistersehers, pflicht Kant folgendes ein: Alsdann, wenn er träumt, schläft der Mensch nicht völlig. Er empfindet in einem gewissen Grade klar und webt seine Geisteshandlungen in die Eindrücke der äußeren Sinne. Daher er sich ihrer zum Teil nach Hero erinnert, aber auch an ihnen lauter wilde und abgeschmackte Chimären antrifft, wie sie es denn notwendig sein müssen, da in ihnen Ideen und Fantasie und die der äußeren Empfindung untereinander geworfen wird. Das klingt so ein bisschen, also die Sätze sind so gebaut, das ist jetzt kein Abschreibfehler. Ende des Zitats. Der Traum ist hier also erstens eine Täuschung und beinhaltet keine eigene Kraft. Er ist unwirklich und hat kein eigenes Sein, das hatten wir schon. Er hat zweitens aber den Charakter doch einer gewissen lebendigen Aktivität im Schlaf. Also diese eigenartige Formulierung, schläft der Mensch nicht völlig im Traum. Eine lebendige Aktivität im Schlaf oder eigentlich sogar gegen den Schlaf. Das ist auch eine gegenüber dieser ersten aristotelischen Bestimmung neue Komponente. Der Traum gehört nicht zum Schlaf, sondern er gehört eigentlich eher auf die Seite des Wachseins. Etwas zugespitzt könnte man sagen, er stemmt sich dem Schlaf entgegen. Und dieses Motiv, wenn er träumt, schläft der Mensch nicht völlig, finden wir in einer weiteren Schrift Kants. Diesmal der Kritik der Urteilskraft von 1794. Hier wählt Kant den Schlaf als Beispiel für etwas, das nicht in einem direkten Sinne Naturzweck ist. Das ist jetzt der systematische Zusammenhang in der Kritik der Urteilskraft. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Lassen Sie sich nicht verwirren. Wenn Sie Kant nicht gut kennen, relativ komplexe Überlegung. Es geht ihm also um das Thema des Naturzwecks. Nach Kant hat es insgesamt keinen Sinn, der Natur direkte Zwecke zu unterstellen. Was wir erkennen können, sind allenfalls bestimmte Anordnungen der Natur, die wir nicht anders können, denn als zweckmäßig zu beurteilen. Diese nicht geradewegs einen Zielsinn erfüllenden, aber doch irgendwie überaus zweckmäßig scheinenden Anordnungen der Natur, die will Kant nun illustrieren in der Kritik der Urteilskraft. Und da bedient er sich, man darf vermuten absichtsvoll, zweier Beispiele für besonders wenig nach einem unmittelbaren Zweck aussehende Einrichtungen der Natur. Er wählt zwei Beispiele, um also diesen Naturzweck Sache zu erläutern, und er vergleicht dabei, jetzt darf gelacht werden, zum einen den Bandwurm oder ganz allgemein die Darmparasiten mit zum anderen den Träumen. Darmparasiten einerseits und Träume andererseits sind Beispiele für Einrichtungen der Natur, denen man ihren Zweck in keiner Weise ansieht, denen man aber doch einen Naturzweck zuordnen kann. Jetzt Zitat. So wie einige den Bandwurm, dem Menschen oder dem Tiere, dem er beiwohnt, gleichsam zum Ersatz eines gewissen Mangels seiner Lebensorgane beigegeben zu sein, urteilen, so würde ich fragen, ob nicht die Träume, ohne die niemals ein Schlaf ist, ob man sich gleich nur selten derselben erinnert, eine zweckmäßige Anordnung der Natur sein, mögen. Indem sie nämlich, die Träume, bei dem Abspannen aller körperlichen bewegenden Kräfte dazu dienen, vermittels der Einbildungskraft und der großen Geschäftigkeit derselben, die Lebensorgane innigst zu bewegen. So wie sie auch bei überfülletem Magen, wo diese Bewegung um desto nötiger ist, im Nachtschlafe gemeiniglich mit desto mehr Lebhaftigkeit spielen. Dass folglich ohne diese innerlich bewegende Kraft und ermüdende Unruhe, worüber wir die Träume anklagen, die doch in der Tat vielleicht Heilmittel sind, der Schlaf selbst im gesunden Zustande, wohl gar ein völliges Erlöschen des Lebens sein würde. Ende des Zitats. Was sagt Kant hier? Der Zweck der Traumvorstellung ist es, Unruhe zu stiften, damit im Schlaf die inneren Organe nicht völlig erlöschen. Sprich, damit das Lebewesen nicht am Schlaf stirbt, sozusagen. Zusätzlich zu der kartesischen Entwertung der Traumwirklichkeit zugunsten der einen Wirklichkeit und zugunsten dieses eigentümlichen Monologs der Wachvernunft tritt hier bei Kant bei näherem Hinsehen also ein zweites, ein neues Thema. Die Trennlinie nicht von Wirklichkeit und Irrtum, sondern die von Leben und Tod. Auf eigentümliche Weise erscheint der Traum in dieser Stelle, so witzig sie klingen mag im ersten Moment, wo es um Naturzwecke geht und um Lebenszwecke sozusagen, so nennt Kant das nicht, aber darauf läuft diese Passage hinaus. Eigentümlicherweise erscheint der Traum nun zwar als Wahrnehmungs- und Empfindungstäuschung, insofern diese eigentümliche, dieses Negativphänomen, dieser pure Mangel, aber doch auf der Seite des Lebens. Und der Antipode ist der Schlaf, der reine Schlaf, der traumlose Schlaf, der sozusagen als Todesmacht erscheint. Also ein anderer Akzent als in dieser ersten frühen, sagen wir mal, aristotelischen Definition, die einfach die Abschottung für die Chimären, die uns dann nachts kommen, verantwortlich macht. Kommen wir nach diesem Umweg über die früheren Schriften Kants wieder zurück zu dieser, wie gesagt, 1798 erschienenen Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Was in der Kritik der Urteilskraft noch mehr so als Beispiel angeführt wurde, als Beispiel dafür, dass man noch den unsinnigsten Naturerscheinungen einen Zweck zuweisen kann, das taucht nun in Kants Anthropologie als eine veritable Traumtheorie wieder auf. Sehen wir genau hin, so können wir hier trotz der sehr verdichteten und auch eben wieder durch die Beispiele etwas kuriosen Beschaffenheit der Textstellen, um die es geht, die bereits herauspräparierten, eben nicht bloß aristotelischen oder kartesischen oder rein medizinischen, sondern in der Mischung und vielleicht auch gerade in der Brüchigkeit der Mischung durchaus eigenständigen Komponenten einer kantischen Traumtheorie erkennen. Genauer gesagt kommt Kant in der Anthropologie in zwei verschiedenen Kontexten, die relativ nah beieinander liegen, auf den Traum zu sprechen. Der erste Kontext ist derjenige der Fantasie. In der kantischen Einteilung der Erkenntnisvermögen haben wir neben den Sinnenvermögen, mittels derer wir tatsächlich gegebene Gegenstände wahrnehmen können, und dann den Verstand, also dem Vermögen zu denken und auch Selbstbewusstsein zu erlangen, sowie der Vernunft, die sich in den theoretischen und praktischen Kategorien zeigt, entlang derer wir urteilen. Neben diesem Vermögen haben wir in uns auch eine Einbildungskraft, die in der Lage ist, uns mit Vorstellungen, zum Beispiel mit selbstgeschaffenen Bildern, zu erregen, die gar keinen aktuellen Bezug und keine unmittelbare Bedeutung haben. Dieser Zustand der Imagination ist durchaus produktiv. Es gibt daher, so Kant in der Anthropologie, er sortiert das alles so, diese unterschiedlichen Vermögen und was die jeweils leisten und wie das dann in der Erfahrung sich konkret darstellt. Es gibt daher, so Kant in der Anthropologie, drei Arten von sinnlichem Dichtungsvermögen, so nennt er das. Das gehört also in diesen Bereich der Einbildungskraft, sinnliches Dichtungsvermögen, und da gibt es drei Unterfälle. Wir würden vielleicht sagen, statt sinnliches Dichtungsvermögen, würden wir vielleicht heute sagen, sinnlicher Kreativität oder dergleichen. Also Dichtungsvermögen ist in einem sehr weiten Sinne gemeint. Das meint jetzt nicht nur schriftstellerische Poesie oder dergleichen. Drei Arten gibt es, Zitat, das bildende Dichtungsvermögen, der Anschauung im Raum, das nennt er Imaginatio Plastica, das beigesellende der Anschauung in der Zeit, Imaginatio Associans, und das der Verwandtschaft aus der gemeinschaftlichen Abstammung der Vorstellungen voneinander, Affinitas. Drei Typen. Die bloß zeitliche Beigesellung von imaginierten Vorstellungen, also das zweite dieser drei Dichtungsvermögen, die Assoziation, hält Kant für eine Angelegenheit des Gehirns, an der man nichts sinnvoll finden kann. Hier ordnen sich nur der Form nach Vorstellungen aneinander. Die spielerische Verknüpfung aufgrund von Vorstellungsverwandtschaft, also das dritte Dichtungsvermögen, die Affinität, ist stärker thematischer Art und offenbart Wechselwirkungen, die nicht aus dem Verstand kommen, aber doch dem Verstand gemäß sein können, nach Kant. Jedenfalls verschwistern sich hier in dieser dritten Variante Verstand und Sinnlichkeit und bilden dann auch überraschende dritte bilden eine überraschende dritte Dimension, in der sich Verstand und Sinnlichkeit sozusagen zusammencluster zu so einer Art Vorstellungscluster. Etwas speziell, Kants Beispiele sind der Ekel und das Heimweh. Ekel und Heimweh sind solche Vorstellungscluster, die so teils verstandesmäßig und teils sinnlich zusammengesetzt sind. Beide Varianten von Dichtungsvermögen interessieren uns hier nicht. Ich nenne das nur der Vollständigkeit halber. Und es gibt ihm so ein bisschen eine Idee von dieser kantischen Typologie. Interessant für uns ist das erste der sinnlichen Dichtungsvermögen, das plastische Dichtungsvermögen, beziehungsweise dasjenige der Bildung von Anschauungen, nämlich im Raum. Das ist das, was wir nach Kant, sofern es unwillkürlich auftritt, dasjenige der Fantasie nennen. Durch Willkür regiert, kann aus der Fantasie künstlerische Komposition oder auch Erfindung werden, stellt Kant fest. Freilich, schreibt er weiter, spielt die Einbildungskraft als Fantasie, also wenn sie unwillkürlich vor sich hin spielt, ebenso oft und bisweilen sehr ungelegen auch mit uns. Also wenn wir das nicht kontrolliert handhaben, handelt es sich eigentlich um ein frei mit uns herumspielendes und oft sehr ungelegenes Geschehen. Von diesem Typ, einer unwillkürlichen, plastischen Aktivität der Einbildungskraft, die macht, was sie will, ist nun unter anderem der Traum. Kant charakterisiert ihn wie folgt. Zitat: Das Spiel der Fantasie mit dem Menschen im Schlafe ist der Traum. Das ist eine regelrechte Definition. Das Spiel der Fantasie mit dem Menschen im Schlafe ist der Traum und findet auch in gesundem Zustande statt. Dagegen es einen krankhaften Zustand verrät, findet es im Wachen statt. Der Schlaf scheint allen Tieren, ja selbst den Pflanzen, zur Sammlung der im Wachen aufgewandten Kräfte notwendig. Aber eben das scheint auch der Fall mit den Träumen. Sodass die Lebenskraft, wenn sie im Schlafe nicht durch Träume, immer rege erhalten würde, erlöschen und der tiefste Schlaf zugleich den Tod mit sich führen müsste. Zitat Ende. Kant bestimmt den Traum damit zunächst als eine ganz normale, an die Tätigkeit unserer ureigensten Vermögen geknüpfte und man beachte das, rein spielerische, also ganz und gar zweckfreie Aktivität. Das ist die eine Seite der Definition. Er wiederholt aber dann erneut, und diesmal nicht bloß als vielleicht bewusst konstruiertes Extrembeispiel für einen möglichen Naturzweck, sondern ganz im Ernst sozusagen seine funktionale Definition. Wir träumen, damit wir nicht versehentlich im Schlaf sterben, weil wir etwa zu tief versinken im Schlaf. Eben diesen zweiten Aspekt, diesen Funktionszusammenhang, betont Kant noch einmal, und das ist dann die zweite Stelle, an der er in der Anthropologie auf den Traum zu sprechen kommt. Da heißt es, ich zitiere nochmal, das Träumen scheint zum Schlafen so notwendig zu gehören, dass Schlafen und Sterben einerlei sein würde, wenn der Traum nicht als eine natürliche, ob zwar unwillkürliche, Agitation der inneren Lebensorgane durch die Einbildungskraft hinzukäme. Wieder dieselbe Theorie. Kant ergänzt dann noch, die wohltätige Wirkung des Traums beim sogenannten Alpdrücken. Denn ohne diese fürchterliche Einbildung von einem uns drückenden Gespenst und der Anstrengung aller Muskelkraft, sich in eine andere Lage zu bringen, würde der Stillstand des Bluts dem Leben geschwind ein Ende machen. Eben darum scheint die Natur es so eingerichtet zu haben, dass bei weitem die mehresten Träume Beschwerlichkeiten und gefahrvolle Umstände enthalten, weil dergleichen Vorstellungen, also solche Albträume, die Kräfte der Seele mehr aufreizen, als wenn alles nach Wunsch und Willen geht. Also gerade sogar der üble Traum erfüllt diese Funktion des Stimulierens der inneren Lebensorgane, Agitation der inneren Lebensorgane besonders gut. Ich zitiere Kant nochmal weiter und jetzt darf erneut gelacht werden. Also zum Thema unangenehme Träume sind die heilsamsten. Man träumt oft, schreibt Kant, sich nicht auf seine Füße erheben zu können oder sich zu verirren, in einer Predigt stecken zu bleiben oder aus Vergessenheit statt der Perücke in großer Versammlung eine Nachtmütze auf dem Kopf zu haben oder dass man in der Luft nach Belieben hin und her schweben könne oder im fröhlichen Lachen, ohne zu wissen warum, aufwache. Man sieht, wie sehr für den Vernunftphilosophen das Träumen nicht nur bedrohlich ist und auch potenziell peinlich, also diese sozusagen aufreizende Effekt, gerade des Peinlichen, das klang ja schon durch in diesem ganz frühen Zitat 1766 von den wilden und abgeschmackten Chimären, Sie erinnern sich, also diese Geschmacklosigkeiten, die der Traum einem da bereitet. Und jetzt ist es eben diese Nachtmütze. Also man sieht es, dass dieser Vernunftphilosoph hier einerseits das Träumen, also schon sozusagen bei sich führt, als auch unangenehm erfahrene Dimension seines eigenen Lebens, mit diesen schönen Beispielen. Man sieht auf der anderen Seite nämlich, dass hier wirklich eine echte Ambivalenz vorherrscht in dieser kantischen Traumtheorie. Und eigentlich im Grunde auch ein kleiner Widerspruch steckt. Man könnte vielleicht sagen, der Traum ist durchaus eine Art von instabilem Punkt im kantischen System. Denn das Träumen wird ja gleichsam doppelt erklärt. Und diese beiden Erklärungen passen für meine Begriffe, auch wenn man das kantische System im Ganzen nimmt, nicht wirklich zusammen. Einmal wird er erklärt als das unsinnige wilde Spiel der Einbildungskraft, so etwas wie das ungestüme, ungestörte sich austoben sozusagen des reinen sinnlichen Lebens, reiner Selbstzweck, der streng genommen allein störende Reiz und damit sozusagen wirklich das extreme Gegenteil von Verstand, Vernunft, Ordnung und auch Erfahrungsordnung, ganz basal. Also das, was sozusagen für die Vernunftphilosophie eigentlich die Extremgröße ist, von der sie sich maximal abstoßen können müsste. Dieser Selbstzweck, das reine Spiel. Zum anderen ist aber eben dieser störende und oft unangenehme, selbstzweckhafte Reiz dann doch wieder nützlich. Nämlich als diese kleine Unterbrechung des Schlafes in dieser Wirkung als Heilmittel, wie es an der einen Stelle hieß. Und eigentlich nicht, ist es ja sogar nicht nur ein Heilmittel im Sinne eines Therapeutikums, also ein Heilmittel, das im Ausnahmefall gut ist, wenn man nämlich eine bestimmte Krankheit hat, sondern so wie Kant ihn darstellt, muss der Traum eigentlich geradezu als gesund, als reguläre, als physiologisch sozusagen permanent relevante Einrichtung gelten. Er hilft uns, im Schlaf zu überleben. Insofern muss man den Traum als vernünftig bezeichnen. Er ist durch und durch funktional. Und er ist nicht nur sozusagen im Vernunftsinne funktional, sondern tatsächlich bezogen auf diese Differenz von Leben und Tod. Beachten Sie diese bemerkenswerte Ambivalenz von einerseits entfesseltem Spiel und andererseits rationaler Funktion. In seiner Unwillkürlichkeit und als Organ der Täuschung verkörpert der Traum einerseits gleichsam die äußerste Schwäche der Vernunft, die Abwesenheit von Vernunft. Gleichwohl bringt dann aber auch wieder jene Nähe von Schlaf und Tod den Traum auf die Seite des Lebens und auf die Seite eines rationalen Nutzens. Eines Nutzens, von dem interessanterweise gar nicht so genau gesagt werden kann, ob es sich um einen, jetzt komme ich auf diese Einleitung zur Anthropologie zurück, ob es sich um einen physiologisch-medizinischen Nutzen handelt oder um einen pragmatisch-anthropologischen Nutzen im Sinne des kantischen Programms, also sozusagen unsere Lebensführung betreffenden Nutzen, dass wir überleben. Dieser eigendynamische Selbsterhalt des Lebens, der sich in diesem reinen Spiel der Einbildungskraft nachts in uns zuträgt, ist für meine Begriffe nicht einfach Physiologie, sondern er ist eben auch eine Auskunft oder beinhaltet eine Auskunft darüber, was der Mensch in Ansehung seiner eigenen physiologischen Natur als frei handelndes Wesen aus sich selber macht oder machen kann und soll. Nämlich mit den Träumen leben. Also dieses Extreme, dieses unvernünftige, spielerische, wilde Extrem, das einen nachts heimsucht, in bestimmter Weise in sein Leben integrieren. Medizinisch und pragmatisch scheint also das Vernunftwesen Mensch an diesem Punkt seines physischen Lebens und des Umgangs mit dieser nächtlichen Phase seiner Lebensführung auf die spielerische Eigendynamik des Traumes angewiesen, die gerade sozusagen in ihrer Irrationalität eine merkwürdige Form von Rationalität enthält. Also diese Spannung, denke ich, verweist darauf, dass in Kant, gewagte Formulierung vielleicht, aber eine neben sozusagen der vernunftphilosophischen Großanlage des Systems eine Art lebensphilosophischer Zug drin steckt. An diesem Punkt dieses sich selbst erhaltenden, freispielenden Lebens, dass nach dem kantischen System an sich alles zugesprochen bekommen könnte, außer Vernunft. Aber auf seine Weise doch auch vernünftig ist oder jedenfalls in pragmatischer Hinsicht für uns entscheidend und deswegen auch Teil sozusagen der Lebensführung des rationalen Wesens, Mensch, und nicht nur, was man ja vielleicht sozusagen da hätte erwarten können, bloße Sinnlichkeit oder dergleichen. Wie man nun mit dem Träumen umgehen soll, konkret, dazu ist Kants Sicht der Dinge eindeutig. Man soll nämlich die Träume nicht mit den Wahrnehmungen, den Empfindungen und Organen mit Verstandesgebrauch im Wachzustand verwechseln. Und an diesem Punkt zeigt sich dann Kant wieder ganz als Kartesianer. Sehr groß ist die Gefahr einer solchen Verwechslung aus seiner Sicht nicht. Also ich denke, man kann diese Haarrisse in der Vernunftphilosophie oder in dieser vernunftphilosophischen Traumtheorie Kants tatsächlich an diesen Punkten, wo es um Leben und Tod geht, am besten aufsuchen. Was die erkenntnistheoretische Fragestellung angeht, ist Kant durchaus sozusagen auf eigenem Gelände und sieht auch die Verwechslungsgefahr nicht. Er sieht das prinzipielle Problem. Das Träumen wird als noch verbliebene Restwachheit im Schlaf definiert und während ich träume, halte ich meine Eindrücke für wirklich. Wie also soll ich die Unwirklichkeit meiner Träume erkennen oder unterscheiden? Kant bringt das kartesische Kriterium als das erkenntnistheoretisch zentrale Kriterium. Im Traum sind wir in einem Zustand, der völligen Zerstreuung ähnelt, wie wir sie manchmal auch im Wachen erleben können. Wir denken dann nicht mehr zusammenhängend und wir erinnern dann auch nichts. Und ähnlich, nur in gesteigertem Maße, ergeht es uns im Traum. Zitat: Würde es nicht, schreibt Kant, beim Erwachen viele Lücken aus Unaufmerksamkeit übergangene verknüpfende Zwischenvorstellungen in unserer Erinnerung geben, würden wir die folgende Nacht da wieder zu träumen anfangen, wo wir es in der vorigen gelassen haben? So weiß ich nicht, ob wir uns nicht in zwei verschiedenen Welten zu leben wähnen würden. Dann folgert er noch einmal, was wir jetzt aus anderen Formulierungen von ihm schon kennen. Das Träumen ist eine weise Veranstaltung der Natur zur Erregung der Lebenskraft durch Affekten, die sich auf unwillkürlich gedichtete Begebenheiten beziehen, indessen, dass die auf der Willkür beruhenden Bewegungen des Körpers, nämlich die der Muskeln, suspendiert sind. Nur muss man die Traumgeschichten nicht für Offenbarungen aus einer unsichtbaren Welt nehmen. Damit wird die Klammer sozusagen wieder geschlossen. Also, klar, das Kohärenzkriterium, Träume sind unzusammenhängend, wir träumen eben in der nächsten Nacht nicht da weiter, wo wir in der Nacht vorher aufgehört haben. Und insofern muss man die Traumgeschichten nicht für Offenbarungen aus einer unsichtbaren Welt nehmen und man muss den Traum auch nicht mit dem Wachzustand verwechseln. Verwechslungen sind möglich, aber sie sind vollkommen unnötig doch auch. Der Verstand vergleicht und er kann leicht das Klare vom Unklaren, Schattenhaften unterscheiden. Wobei auch Kant sieht, dass die Träume nicht eigentlich unklar sind. Daher betont er den Punkt der Lückenhaftigkeit. Die Erinnerungslücken beim Träumen sind entscheidend und sie reichen aus, um Realität und Traumgeschichten auseinanderzuhalten. Halten wir fest, dass Kant trotz dieses ja eigentlich auch stufenlose Übergänge nahelegenden Unterscheidungskriterien von mehr oder weniger zusammenhängend oder mehr oder weniger viel Lücken auf Seiten von Traum oder aber Wachen, eben nicht annimmt, die beiden Dimensionen seien im Prinzip irgendwie gleichwertig. Im Kern zweifelt Kant keinen Moment daran, dass wir uns täuschen, würden wir fatalerweise einen beispielsweise sehr eng mit anderen Träumen oder der Realität zusammenhängenden Traum mit der Realität verwechseln. Wie Descartes setzt Kant die Trennung zwischen wirklich und unwirklich im Grunde immer schon voraus, wenn er über den Traum redet. Und wie Descartes erklärt er ihn erkenntnistheoretisch gesehen letztlich stets als Fehlen von einer nur im Wachen gegebenen Form von Realitätszusammenhangshaftigkeit sozusagen. So, jetzt habe ich hier noch ein Bild. das Sie vielleicht kennen. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Eine berühmte Zeichnung von Francisco Goya aus dem Jahre 1797. Also nahezu zeitgleich. Man sieht einen Denker, der schlafend von geflügelten Wesen bedrängt wird. Sinngemäß könnte das heißen, dass der kartesianische Philosoph oder vielleicht auch der Kantianer, sofern er eben nicht dieser eigenartige Anthropologe ist, sondern eben dieser klare, geradlinige Erkenntnistheoretiker, nachts von all dem wieder heimgesucht werden wird, was er tagsüber mit den Werkzeugen seines denkenden Verstandes und des methodischen Zweifels für sinnlos erklärte. Von den Träumen nämlich, dem Wahnsinn, dem Grauen. Man kann die andere Wirklichkeit des scheinbar nur Unwirklichen nicht leugnen. Das wäre vielleicht Goyas Botschaft mit dieser Zeichnung. Ob sie aber für Kant noch gilt, wenn er den Rationalismus nun explizit anthropologisch wendet? Im Grunde könnte man, nach dem, was wir heute bei Kant untersucht haben, diese hüpfigen Stationen, die aber, denke ich, doch, wenn man das zusammendenkt, eine ganz interessante Traumtheorie ergeben. Im Grunde könnte man fast sagen, der Schlaf der Vernunft, der kantischen Vernunft jedenfalls, gebiert noch nicht einmal Ungeheuer. Denn noch für die Ungeheuer, also die Albträume, hat die Anthropologie der Vernunft eine funktionale Erklärung. Und noch die Ungeheuer sind so etwas wie nützliche Parasiten im Schlaf der Vernunft. Denn noch die Ungeheuer arbeiten ja letztlich gegen den Schlaf und für diesen Restwert an Wachheit, der das Leben des träumenden Denkers sichert. Anders ausgedrückt, wenn der Schlaf der Vernunft Ungeheuer gebiert, so gebiert er sie mit Kant jedenfalls vernünftigerweise. Und dann erträgt man eben auch, die Vernunft erträgt dann auch das Albdrücken, das nachts dafür sorgt, dass sie weiterlebt, sozusagen gern. Ja, noch einmal zusammenfassend in 5 Punkten, was wir heute neu damit in den Blick genommen haben. Erstens, bei Immanuel Kant finden sich zwischen 1766 und 1798 mehrfach Aussagen, aus denen sich eine Art Anthropologie und Vernunftpragmatik, also keine bloße medizinische Erklärung, des Traums ergibt. In physiologischer Hinsicht greift Kant in vielen die aristotelische Sicht der Dinge wieder auf. Nachts von Wahrnehmungen unbehelligt, spielt in der Seele die Einbildungskraft wild mit den Resten vom Tag. In erkenntnistheoretischer Hinsicht folgt Kant Descartes. Es gibt nur eine Wirklichkeit, diejenige, in der man wach sofort weiß, dass man den Traum nur geträumt hat und ihn als das, was er ist, erkennt, eine Täuschung durch Fehlen von Zusammenhang, Fehlen von Kohärenz und Fehlen von Wachsein. Trotz des Täuschungscharakters, das ist jetzt der 2. Punkt, gibt es bei Kant einen physiologischen Sinn des Träumens, einen physiologischen, anthropologischen Sinn des Träumens, der sich nicht auf die Frage der Vernunfterkenntnis, wahr bezweifelbar, also wahr versus bezweifelbar falsch, und auch nicht auf die Unterscheidung von Wachen und Schlafen bezieht, sondern auf den Unterschied zwischen lebendig und tot. Der Traum unterbricht den Schlaf, träumend sorgen die Lebenskräfte dafür, dass im Tiefschlaf nur geschlafen wird und nicht der Tod eintritt. Drittens, die Differenz zwischen Traum und Realität hat den Charakter eines gestuften Unterschiedes mit nur einem Wert, der positiven Realität der Wachwelt. Bei Kant wird das so gewendet, diese kartesische sozusagen Grundkonstruktion, es gibt sozusagen eine Differenz mit nur einem einzigen Wert, nämlich die Realität der Wachwelt auf der einen Seite, der Traum hat keine eigene. Kant wendet das so, Wir sind im Traum, auch im Traum, noch ein bisschen wach. Und wenn wir träumen, merken wir das eben eindeutig am Grad der Konsistenz unserer Vorstellungen, an deren fehlender Klarheit. Viertens, in pragmatischer Hinsicht ist der Traum als unwillkürliches und körperlich funktionales Phänomen vernünftigerweise hinnehmbar. Er ist auch harmlos, solange man ihn nicht inhaltlich ernst nimmt. Tut man dies aber, so tut man es wieder bessere Einsichtsmöglichkeit. Unser Verstand ist nämlich sehr wohl in der Lage, den Zusammenhang der Wachwelt von den allenfalls scheinbaren Kohärenzen irgendwelcher Traumerfahrungen zu unterscheiden. Fünftens, wie Descartes setzt Kant die Trennung zwischen Realität und Nichtrealität im Grunde schon voraus, wenn er das Wesen des Traums charakterisiert. Das Träumen erscheint allein als die täuschende oder fehlende Fassung einer nur im Wachen gegebenen Wirklichkeit. Freilich, noch einmal wiederholt, ist das Träumen physiologisch nützlich. Mit dieser funktionalen Komponente behält der Traum dann einen spezifischen, auf die Lebenskräfte bezogenen Sinn. Man könnte sagen, einen anthropologischen Sinn, man könnte auch sagen, einen lebensphilosophischen Sinn, der jetzt Kant systematisch gesehen in das System der Vernunftphilosophie gar nicht so einfach hineinzudenken ist. Also ich würde sagen, einen eigentümlichen, brüchigen Punkt in dem kantischen System Ganzen darstellt. Soweit für heute.